Protokolle 12.2. Mit der Presse werden wir in folgender Weise verfahren. Welche Rolle spielt jetzt die Presse? Sie dient dazu, die Leidenschaften der Menschen so zu entflammen oder selbstsüchtige Parteibestrebungen zu fördern. Sie ist hohl, ungerecht und verlogen. Die meisten Menschen wissen gar nicht, wozu die Presse eigentlich dient.